1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind da. 3 Minuten zu spät. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch freie Themennacht. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Robert und der Robert ist 32. Hallo Robert. Hallo Robert. Ja, hallo. Ja. Ich höre dich gut, ich hoffe du mich auch. Ja, passt perfekt. Ich bin nur so aufgeregt. Um was geht's denn? Ja, also Täter, Mütter sozusagen. Väter und Mütter? Also Täter. Ach, Täter. Täter, ja, wo in der Familie die Täter die Mütter sind. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das heißt, in deiner Familie ist das so? Genau, ja. War so. Deine Mutter war eine Täterin. Genau. Was ist ein bisschen komplizierter. Mein Vater war auch Täter, aber mein Vater hat nur meine Mutter geschlagen und nicht uns. Mhm. Und dafür hat aber noch dann meine Mutter mich geschlagen. Die Mutter hat dich geschlagen. Ja. Uns, hast du gerade gesagt, gibt es noch mehrere Kinder? Ja, eine Schwester. Eine Schwester. Also die Mutter insofern Täterin, dass sie sehr viel Gewalt an euch Kindern und so auch an dir ausgeübt hat. Ja, genau. Erzähl mal, was die Mutter gemacht hat, genau. Und angefangen von bei Haaren ziehen, bei die Ohren ziehen, in dem extremen Bereich, dass wirklich Büschel ausgerissen worden sind oder Moment, so fest an den Ohren gezogen, dass die Ohrläppchen abgerissen sind? Na, also die bei Haare, so Haarbüschel ausgerissen. Okay. Mhm. Ja. Und bei den Ohren, ja, die Ohrenknorpel gebrochen. Die Ohrenknorpel gebrochen? Geht das überhaupt? Wenn man lange genug dran zieht und dreht. Das habe ich noch gar nicht gehört, aber das stelle ich mir auch sehr schmerzhaft vor, wenn man die Ohren so verdreht oder so zieht, dass die Knorpel reißen oder brechen. Ja. Was hat sie noch gemacht? Da, dann eben mit Schläge, Tritte und so. Mhm. Und ja, nach einer Zeit habe ich dann eben auch Tourette gehabt. Ein Tourette-Syndrom. Ja, Tourette-Syndrom, genau. Glaubst du, dass das zusammenhängt? Dass es aufgrund der Gewalt, die du von deiner Mutter erfahren hast? Ja, doch schon irgendwie. Wie lange hat die Mutter das denn gemacht? Von welchem Alter? Von bis? Das ist jetzt von 4 bis 7. Von 4 bis 7? Von 4 bis 7 war eigentlich so das mehr harmlose, also mit den Ohren und so. Also in der Zeit war es besonders schlimm, von 4 bis 7. Ja, das mit den Schläge, ja. Haare ausreißen, ja. Und bei den Ohren und so. Du rufst aus Österreich an, ne? Du hast so einen Akzent. Österreicher, ja. Österreicher, ja, genau, ich hab's doch gehört. Und ab 7, wie 7 war, da habe ich eben mal Tourette gehabt. Also ab 7 mit, ich muss auch so ein bisschen, ich kann dich nicht so ganz gut verstehen, also ab dem 7. Lebensjahr hat dieses Tourette-Syndrom angefangen. Genau, ja. Hat sie dich dann danach dann auch noch weitergeschlagen? Ja. Und wie gesagt, dann mit 11 oder mit 10 hat sie dann meinen Vater rausgeschmissen. Mhm. Und dann hat es eben gar kein Halten mehr gegeben. Ach so, dann ging es noch schlimmer los. Ich weiß nicht, kennst du Scheitelknien? Nee. Was ist das? So Dreikant-Holzscheit, ne? Ja. Ja, und auf der Spitze dann drauf knien. Oh. Ach du lieber Gott. Und das musstest du oder ihr? Ja, musste ich. Wie lange musstest du darauf knien? Oh, ja, verschieden, irgendwie Stunde, eineinhalb Stunden. Und wenn du dann davon weggegangen wärst, was wäre dann passiert? Ja, keine Ahnung. Also du hast es immer... Schläge, so. Noch weitere Schläge. Ja. Noch eine Frage zu dem Tourette. Was hast du denn da gemacht? Hast du geschrien? Hast du gezuckt? Oder was hast du gemacht? Nee, bei mir ist es so im mittleren Bereich. Also ja, die Zuckungen und so, die waren schon kräftig vorhanden. Mhm. Und also die Vokallaute, ja, im Schreien und so, das habe ich nicht gehabt. Ja. So, jetzt ging es richtig los, nachdem der Vater weg war. Wie lange hat sie dich und euch denn dann weitergequält? Also bis zu welchem Alter bei dir jetzt zum Beispiel? Also mich bis zum 12. Und was war dann danach? Mensch, ja. Also 12. Ja, da ist es dann irgendwie ausgeklungen, keine Ahnung. Aber du bist dann weiter bei der Mutter geblieben? Oder bist du mit dem 12. Lebensjahr irgendwo anders hingekommen? Das ist 12, 13, sowas, das ist ausgeklungen, ja. Aber wie merkwürdig, wenn die Mutter euch oder dich so lange so schlimm misshandelt hat, warum hört die dann auf, wenn du 12, 13 bist? Keine Ahnung. Aber es war so. Ja, war so. Mhm. So, jetzt machen wir mal einen Schritt in ein bisschen weiter. In die Zeit, wo du dann ein erwachsener junger Mann warst. Hast du irgendwann mit der Mutter mal über all das gesprochen, was sie dir angetan hat? Nein, das geht nicht. Das hat sie alles schon verdrängt. Also. Sie lebt noch? Sie lebt noch, ja. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ich habe gar keins mehr. Gar keinen Kontakt? Nein, auch nicht zur Familie nicht, zu den Verwandtschaften nicht. Also. Wie lange schon nicht mehr? Jetzt ist das vierte Jahr, fängt jetzt an, ja. Na gut, aber bis dahin hattest du noch Kontakt und es war nicht möglich, mit ihr irgendwie mal darüber zu reden. Nö. Also wäre egal gewesen, sie hätte verneint und gesagt, nein, ich bild mir was ein und das war nicht so. Was glaubst du heute so, du bist jetzt 32 und wenn du das alles so überblickst, was hat die Mutter dir angetan? Tja. Ja, was soll ich da überblicken? Ja, wenn du so die Zeit zurückdenkst, was findest du denn für deine Mutter, zumindest wenn du daran denkst? Ja, nichts mehr. Also ich empfinde für meine Mutter nichts mehr. Also auch kein Hass? Nein, auch kein Hass mehr. Gab es Zeiten, wo du sagst, sie Mütter als Täter, als dir das richtig klar war, hättest du sie gerne bestraft gesehen? Gab es da mal so eine Zeit? Gab es mal so eine Zeit, wo du gerne gesehen hättest, also vielleicht mit Anfang 20, Mitte 20, dass sie auch eine ordentliche Strafe dafür bekommt? Ja, doch, schon. Das, aber wie gesagt, das ist dann, ja, ist dann doch Familie irgendwie da gewesen und da war ich psychisch aber schon so verkorkst, dass ich an den Gedanken gar nicht mehr rankommen wäre. Bist du heute immer noch psychisch verkorkst? Ja, kann man so sagen. Ja, das war meine Frage vorhin. Was hat die Mutter dir angetan? Das ist es dann ja, dass du seelisch immer noch ziemlich vernarbt zumindest bist. Ja, ich meine, das mit dem Tourette, ich meine, das Einzige, wo sie gemeint hatte, wo sie sich zu helfen weiß, das war, dass sie mich am Bett festgebunden hat, also an Händen und Beinen. Bist du irgendwann mal später oder jetzt vielleicht noch in einer psychotherapeutischen Behandlung? Bin ich, ja. Bist du? Das ist auch gut. Also schon seit 2 Jahren. Ah ja, das ist gut. Hast du das Gefühl, dass dir das auch was bringt? Ja, doch schon. Geht das weiter. Wie sieht das jetzt aus bei dir? Bist du beziehungsfähig? Hast du eine Frau oder eine Freundin? Beziehungsfähig so eigentlich jetzt nicht. Nicht? Nee. Und führst du das darauf? Nee, weil da ist in dem Ganzen, was ich jetzt erzählt habe, sind auch sexuelle Übergriffe. Es gab auch sexuelle Übergriffe von der Mutter. Ja. Das hast du mir gerade gar nicht erzählt. Das ist ja extrem gravierend. Ja, deswegen habe ich gemeint, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Ne, aber so in dem Bezug, wo sie mich ans Bett gefesselt hat, wenn ich einen Tourette-Schub gehabt habe, wenn ich mich wieder beruhigt habe, hat sie sich eben zu mich, so wie Jake, und ein paar Fesseln gelockert. Ne, und dann habe ich sie halt streicheln müssen. Und sie mich. Hat sie dich auch zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Nein, das nicht. Aber die Geschlechtsteile musstest du anfassen und sie hat dich auch angefasst. Genau, ja. Oh mein Gott. Das ich finde es schlimm, was du alles erzählst. Das ist ja dramatisch alles. Hochdramatisch. War das eine Schwester oder ein Bruder, die du noch hast? Eine Schwester. Wie weit seid ihr auseinander, altersmäßig? 1,5 Jahre. Und hat sie das mit der auch so gemacht? Meine Schwester war zu 70% nie zu Hause. Die hat bei einer Freundin immer übernachtet. Ach so, das heißt, du hast das Schlimmste von der Mutter abgekriegt. Ja. Das tut mir sehr leid, Robert, was du erzählst. Und ich erahne oder wir erahnen grob, was du da mitgemacht hast. In welcher Angst du auch gelebt hast als Kind. Das muss ja furchtbar gewesen sein. Und das auch, und dann auch noch das kombiniert mit diesen sexuellen Übergriffen. Das ist schon eine schwere Zeit gewesen. Ja, ich wollte das jetzt nochmal ansprechen, weil es immer heißt, die Täter, und es gibt auch Täterinnen. Absolut. Da habe ich auch schon schlimme Geschichten hier auch gehört von Frauen. Und von die Taten von Bittersweet stimmen auch nicht ganz. Die was? Von was? Von Bittersweet. Pizzasweet? Was ist das? Bittersüß. Ach, bittersüß. Bittersüß, ja. Ja, natürlich sind Frauen auch Täter, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und das ist im Verborgenen, noch viel mehr im Verborgenen, weil da nicht so offen drüber gesprochen wird. Ja, jetzt hat es geheißen, irgendwie 15-20%, aber gerechnet wird irgendwie bis 30-35%. Ja, das kann schon sein. Einiges mehr. Lieber Robert, ich bin froh, dass du in guter Behandlung bist. Möchte dir aber dennoch jetzt anbieten, so als vielleicht als Auffang dieses Gespräches hier, noch ein Gespräch mit meinem Psychologen im Hintergrund, okay? Okay. Okay. Also bekomme ich noch ein Autogramm? Ja, gerne, das schicken wir dir. Du sagst meinem Psychologen gleich deine Adresse. Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du angerufen hast. Ja. Und schöne Grüße ins schöne Österreich. Und du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns kostenfrei. Gewählt hat diese Nummer auch Sarah. Sarah ist 22, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sarah, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um verbotene Liebe. Oh, das klingt spannend und dramatisch. Ja, sehr dramatisch. Verbotene Liebe. Ja, du bist in jemanden verliebt, in den du eigentlich nicht verliebt sein darfst. Richtig. Wer ist es? Es ist ein bester Freund von meinem Ex-Mann. Also es ist so, dass ich mit einem Zigeuner verheiratet war. Sagen wir mal. Auf traditionelle Art. Sagen wir mal Roma oder Sinti? Sinti, ja. Sinti. Der ist halt vor über einem Jahr inhaftiert worden. Und dein Ex-Mann oder wer ist inhaftiert worden? Ja, genau. Aha. Mein Ex-Mann, mit dem ich auch 2 Kinder habe. Ja. Und zu der Zeit war halt ein Freund immer für mich da und hat mir bei vielen Sachen geholfen. Auch ein Sinti? Richtig, ja. der allerdings auch verheiratet ist und Kinder hat. Ach du lieber Gott, ich ahne schon die Problematik. Ja, und... Aber du bist von deinem Mann bist du jetzt getrennt? Ja, von dem habe ich mich getrennt, als ich mich halt dann verliebt habe. Ich habe halt einen anderen Grund genannt, weil ich Angst hatte, den richtigen Grund zu nennen. Wenn man in diesem Clan einmal drin ist, soweit ich das weiß, sind die Regeln sehr streng. Ja, sehr. Sehr streng. Wenn man dann sich trennt von einem Partner, ist man dann ganz frei oder bleibt man dieser Gemeinschaft auch irgendwie noch verhaften? Ja, man bleibt da schon drinnen. Also so leicht rauskommt man da nicht, weil man halt dann auch zwei Kinder mit dem Mann hat und die Familie dann auch immer guckt, ja, was macht sie und ruft mich ständig an. Ich habe quasi trotzdem kein freies Leben, auch wenn ich mich von ihm getrennt habe. So, das heißt im Klartext, du hast eine Liebesbeziehung mit dem Besten oder mit einem Freund deines Ex-Mannes. Genau. Und der wiederum ist auch noch verheiratet. Immer noch, nach wie vor? Ja, er ist noch verheiratet, aber nach seinen Worten ist da wohl nichts mehr mit ihm und seiner Frau. Der ist auch verheiratet mit einer Sinti-Frau? Nee, mit einer Türkin ist er verheiratet. Ach so. Ja. Ja, die Türkin, die hat das auch allerdings rausbekommen, oft am Handy, Nachrichten gelesen. Ja, so ist der ganze Stress dann ausgeartet und ja, die Nachbarn in meiner Siedlung haben das mitgekriegt, dass da irgendwas ist. Wie lange läuft das denn schon? Seit über einem Jahr. Also wir haben jetzt keinen sexuellen Kontakt, wir treffen uns halt so und telefonieren und... Hattet ihr noch keinen sexuellen Kontakt? Nein, sexuellen Kontakt hatten wir noch nicht. Noch nie? Nein, noch nie. Warum nicht? Ja, weil wir einfach Angst haben davor. Ja gut, aber das kriegt ja keiner mit, ob ihr euch nun trefft und Händchen haltet im Geheimen oder ob ihr euch trefft und dann da auch irgendwas abgeht. Ja, es geht aber auch um schlechte Gewissen. Also ich könnte meinem Ex-Mann nicht in die Augen gucken und sagen, ich habe nichts, also da läuft nichts, obwohl da eigentlich was ist. Aber das geht deinen Ex-Mann doch gar nichts mehr an, was du machst. Ja, eigentlich nicht, aber... Er horcht auch immer nach. Also ich denke, er hat irgendwie was gehört schon von der Familie, dass ich mich da mit jemandem treffe, aber er glaubt daran nicht, weil ich halt... Ist er, das habe ich gerade nicht ganz auf den Schirm bekommen, ist er jetzt aus dem Knast schon wieder raus? Nee, der ist noch drin. Noch drin. Wie lange noch? Voraussichtlich soll er bis Dezember drin bleiben. Warum? Was hat er gemacht? Räuberische Erpressung und Diebstahl, halt alles. In dem Bereich. Was würde passieren, wenn dieser Kontakt jetzt komplett auffliegen würde? Was würde passieren? Ich denke, dass die Familie mich dann suchen wird. Was wird die Familie mit dir machen? Ja, auf jeden Fall erstmal ein Hurenschnitt, wie man das bei denen sagt, also ein Schnitt ins Gesicht. Ein Hurenschnitt heißt, mit einem Messer wird ins Gesicht, das ganze Gesicht zerschnitten. Richtig, ja, damit andere Zigeuner halt wissen, dass ich fremdgegangen bin, obwohl ich halt Schluss gemacht habe, aber... Unfassbar, sowas passiert mitten in Deutschland. Ich bin wirklich platt, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, und dann, die würden das dann machen, und dann? Ja, dann wüsste jeder Zigeuner Bescheid, dass ich halt eine Schlampe bin und mich in der Zeit, wo er im Knast war, rumgetrieben habe. Obwohl du von ihm getrennt bist, du bist geschieden von diesem Mann. Ja. Ihr seid offiziell geschieden? Ja, wir sind halt traditionell verheiratet. Bei denen ist man halt schon verheiratet, wenn man eine Nacht miteinander schläft. Aber ihr beide habt ausgemacht, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Also seid, ja, von ihm aus, er möchte auf jeden Fall noch mit mir zusammen sein. Ach so. Er sagt, ich kann das nicht. Du hast im Prinzip gesagt, ich will nicht mehr. Und deshalb sagst du Ex-Mann. So offiziell ist das nicht. Offiziell ist das noch nicht, nee. Wie lässt also man sich Familie denn... hat da wirklich noch Hoffnung, dass ich zu ihm zurückkehre, aber... wie läuft denn überhaupt eine... Wie kann man sich denn in einer Sinti- oder Roma-Familie überhaupt scheiden lassen? Wie geht das? Ja, wie geht das? Gute Frage. Ich bin einfach abgehauen. Nee, ich meine, ist das überhaupt vorgesehen? Gibt es das manchmal? Und wenn es das gibt, wie macht man das? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, weil ich halt auch keine Zigeunerin bin. Aber eigentlich habe ich das noch nicht gehört. Eigentlich ist eigentlich immer der Mann derjenige, der die Entscheidung Partnerschaft trifft. Beendet. Natürlich. Schön macho-mäßig, ne? Ja, genau. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, munkelt man da so einiges in den Kreisen bei euch, aber es ist noch nicht so ganz klar, ne? Ja. Ja, das große Problem war halt, ich habe mich einer Person anvertraut, die bei mir in der Siedlung gewohnt hat. Und wir hatten uns dann verstritten und die hat das dann halt alles ausgetratscht, hat dann noch oben einen draufgelegt und hat gesagt, ja, die haben miteinander geschlafen, obwohl sie ganz genau wusste, das stimmt überhaupt nicht. Ja, dann war das Gerede halt groß und dann war das wirklich schon so heftig, dass ich meine Sachen packen musste und aus meiner Wohnung fliehen musste. Und bist du jetzt wieder in deiner Wohnung oder bist du auf der Flucht quasi? Ja, jetzt zur Zeit bin ich auf Flucht. Bist du Deutsche? Meine Mutter ist Deutsche, ja. Aber mit meinem Vater habe ich keinen Kontakt. Und woher kommt der Papa? Der Papa ist aus Syrien. Aus Syrien, ja. Mhm. Ja. Wie stellst du es dir jetzt vor? Wie soll es weitergehen? Wie stellt ihr euch das vor? Du und dein Freund, dein Geliebter? Ja, ehrlich gesagt wollen wir getrennte Wege gehen, aber das lässt unser Herz nicht zu. Wir können irgendwie nicht mit und nicht ohne einander. Mhm. Also ihr seid wirklich verliebt miteinander und würdet ineinander und würdet gerne zusammen sein. Gerne, ja. Wenn ihr freie Menschen wärt, wenn ihr frei wärt, dann würdet ihr zusammen sein und ihr wärt ein Paar. Ja, genau. Und die Alternative ist jetzt, dass man diese Liebe unterdrücken und zerstören muss, nur aus Angst, aus Tradition, aus kultureller Verirrung und was da alles noch so ist. Ja, genau. Das ist ja schlimm. Das ist schlimm und ein Skandal letztendlich. Du bist eine junge Frau, du bist eine junge Frau von 22. Du hast dein Recht auf dein Leben und auf deine Liebe. Wie alt ist dein Freund? Der ist jetzt 26. Ja. Ja. Ja, der Freund hat Kinder? Ja, er hat auch 3 Kinder. Wie viel hast du? Ich habe 2. Wie würde das denn dann gehen? Nehmen wir mal an, du würdest jetzt doch deinen eigenen Weg gehen. Wie würdest du dir das vorstellen mit den Kindern? Wie sollte das gehen? Ja, ich möchte halt meine Kinder nicht von dem Vater fernhalten, weil er doch ein guter Vater war, immer. Auch wenn er kein guter Ehemann war. Die Kinder hängen auch sehr an dem Vater. Das ist eben mein Problem. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, du kriegst nicht alles unter einen Hut. Das ist das ja. Das ich bin das Problem, ein bisschen überfordert mit der Situation auch. Ich glaube. Ist ja sehr, sehr ehrenwert von dir, dass du sagst, ich möchte, dass meine Kinder auch ihren Vater haben. Das ist ja auch richtig so. Andererseits, weil ich selber nie einen Vater hatte. Das genau. Ja. Aber andererseits, wenn der Vater so Macht auf dich ausübt und so eine Brutalität ausstrahlt, ist das natürlich eigentlich ein Unding. Eigentlich ja. Das würde jetzt bedeuten, was heißt das jetzt? Das würde im Klartext bedeuten, dass du für die nächsten Jahre da in einer Gefangenschaft lebst. Eigentlich ja. Du dürftest also ich müsste quasi aus Deutschland abhauen, damit ich meine Ruhe habe, weil egal wo ich hingehe, da lebt Familie von ihm, überall. Das heißt, du könntest sogar in Deutschland nicht irgendwie anonym untertauchen mit den Kindern? Ja, könnte ich schon, aber es wird immer jemanden geben, der vielleicht der oder denjenigen kennt, die kennen sich ja irgendwie alle untereinander. Ich verstehe. Ja, und wenn er dann ganz verrückt ist und da ein Foto von mir zeigt, ja, habt ihr die vielleicht gesehen oder so, das würde er vielleicht nicht wegen mir machen, aber wegen seinen Kindern. Also ohne seine Kinder, ich glaube, für seine Kinder würde der sogar morden. Das heißt, also ganz, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, würdest du vielleicht sogar Angst um dein Leben haben müssen. Ja. Boah, ja. Das ist krass. Das finde ich sehr krass. Es macht mich wirklich ganz, ganz zornig, auch wenn ich das höre, dass Menschen in solche Situationen geraten, die nicht nötig sind. Man könnte das ja viel besser lösen, wenn man da mit Vernunft ranging. Aber so geht man nur mit Emotionen daran. Ja. Vernunft ist ein Fremdwort für die Menschen. Für viele, ja. Die haben halt ihre Regeln und ihre Tradition und die Kinder werden halt schon damit groß. Mhm. Deswegen möchte ich nicht, dass meine Kinder in dieser Familie groß werden, weil... Sarah, ich sag dir jetzt... Ja? Ja, die Mädchen müssen halt auch nicht in die Schule gehen, müssen halt bei Mama zu Hause kochen und putzen. die müssen hier in Deutschland nicht in die Schule gehen? Ja, die bezahlen die Strafe dann halt auch dafür. Ah ja. Mhm. Das Bußgeld. Sarah, wenn ich solche Geschichten höre, dann ist in erster Linie mein Anliegen das Wohl und das Glück des Anrufers. In diesem Fall ist meine Anruferin, nämlich dein Glück. Ja. Und dein Leben. Und ich sag dir nur erstmal so als grobe Meinung von mir. Ich weiß, dass das alles kompliziert ist, dass du in großer Not und großer Angst auch bist. Aber die Hauptlinie muss sein, dass du dein eigenes Leben lebst. Und die Hauptlinie muss sein, dass du dich nicht unterdrücken lässt. Ja. Das finde ich. Da hast du ein Recht zu. Da habt ihr Mädels auch ein Recht zu, wenn ihr in solche Situationen geht. Ihr seid nicht Eigentum dieser Männer und auch nicht Eigentum dieser Kulturen. Es ist euer Leben und es geht um euer Herz und euer Glück und auch um das Wohl dann deiner Kinder. Wie man das jetzt genau alles klug macht in deinem Fall, das weiß ich nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit sagen. Ja. Wir machen uns jetzt mal so ein bisschen schlau und rufen dich nochmal an und führen das Gespräch dann weiter dann in der Anonymität unter zwei Ohren sozusagen. Okay. Ja? Ja gut, danke schön. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke. Alles Gute von Herzen dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Hier ist Karin. Karin ist 49. Guten Morgen, Karin. Ja, hallo. Hallo, Karin. Ich höre dich gut. Um was geht's bei dir? Ja, ich höre deine Sendung schon immer. Und ich habe mich noch nicht getraut, immer anzurufen. Ja, also umso schöner, dass du heute da bist. Und ich möchte sagen, ich finde deine Sendung wirklich super. Dankeschön. Und ich bin ein bisschen traurig. Ja, das macht gar nichts. Und ich wusste nicht, an wen ich mich wenden soll. Ja, ja, ich war heute bei der Polizei. Ich habe Strafantrag gegen meinen Mann gestellt, weil er mich schon öfters geschlagen hat. Ich war auf der Intensivstation schon gelegen. Du hast auf der Intensivstation gelegen aufgrund eines Angriffes von deinem Mann? Häusliche Gewalt, ja. Wie lange bist du mit ihm verheiratet? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Gemeinsame Kinder habt ihr nicht? Nein. Nein. Leben sind sonst Kinder im Haushalt? Nein, meine Kinder sind schon groß. Mhm. Ich bin schon 7-mal Oma. Ah ja. Also ihr beiden, du lebst mit diesem Mann, hast mit dem 7 Jahre alleine in einem Haushalt gewohnt. Ja. Der hat dich so krankenhausreif geschlagen, dass du auf der Intensivstation warst. Ja, und ich habe ihn verziehen vor 3 Jahren. Was hat er denn da gemacht, als du ihm verziehen hast? Ich war enttäuscht, körperlich kaputt. Ich bin meiner Arbeit trotzdem weitergegangen. Ich konnte in dem Moment nicht. Und ich habe meine eigene Wohnung gehabt und alles. Und vor Gericht war das dann so, ich musste einen Ausgleich machen. Moment. Ich musste aus meiner eigenen Wohnung raus, ja. Wie kommt es, dass du eine eigene Wohnung hattest, wenn ihr 7 Jahre verheiratet wart? Wart ihr nicht immer in einer Wohnung? Nee, er ist zu mir gezogen. Ich wollte jetzt einfach mal, sag doch mal so ein Beispiel aus der Vergangenheit, was sehr heftig war und was du ihm dann verziehen hast. Das Heftige war, wo er mich das erste Mal so richtig klinikreif geschlagen hat. Wie hat er dich da geschlagen? Was hat er genau gemacht? Mit der Faust ins Gesicht, im Körper, überall. Ich war bewusstlos in der Küche gelegen. Und ich habe dann erstmal eine Zeit gebraucht, bis ich mal wach wurde und ich dann meine Tochter angerufen habe und dass die gekommen ist in die Wohnung und die haben dann den Krankenwagen angerufen, den die Polizei angerufen und ich habe das nicht einmal registriert, erst dann in der Klinik bin ich dann wach geworden und das war so schlimm. Und welche Verletzungen hatte er dir denn zugefügt? Das Nasenbein war gebrochen, Jochbein und dann im Kern ein kleines, wie heißt das, Also vom Kern her war dann auch noch so ein bisschen nicht gespalten. Wie soll ich jetzt sagen, wie soll ich das es war noch was gebrochen. Chemisch ausdrücken? Naja, es war noch was gebrochen, auf jeden Fall. Ja. Was Schlimmes. Warum hat er das getan? Er war unter Alkohol. Macht er das immer unter Alkohol? Ja, aber auch wenn er nicht unter Alkohol ist, dann macht er das anders. Er drangsaliert mich, er provoziert mich, er beleidigt mich. Aha, und wenn Alkohol, dann wird er richtig körperlich brutal. Ja. Hat er sich, wenn er dann nüchtern wird und ihm klar wird, was er da angerichtet hat und du liegst im Krankenhaus. Dann tut's ihm leid. Wie oft sind solche schlimmen Fälle in den letzten 7 Jahren passiert? Dreimal. Jetzt warst du heute bei der Polizei, sagst du? Ja. Ist jetzt kürzlich wieder was vorgefallen? Ja, zweimal. Was ist vorgefallen? Zweimal, er hat mich ins Gesicht geschlagen. Er hat mir mit seinem Kopf auf die Nase gehauen. Mit seinem Kopf auf deine Nase gehauen? Ja. Und das war so schlimm und wo er mir 2 Ohrfeige gegeben hat, habe ich in der Polizei gesagt, sie solle bitte am Hörer bleiben, am Handy, dass sie alles mitkriege, dass sie das dann verstehen, was dann der Ablauf ist in der Wohnung, dass ich das beweise. War das denn so, haben die mithören können? Ja, die sind wirklich am Hörer geblieben. Und ich habe heute auch in der Polizei gesagt, da habe ich gesagt, er kann erzählen, was er will. Und ich weiß, dass ihre Kollegen am Telefon waren. Und er hat das, der Täter, also der Mann, hat das nicht mitbekommen, dass das Telefon eingeschaltet war. Ja, dann meint er, redest du jetzt mit deinem Chef, hast du ein Verhältnis mit deinem Chef? Ich weiß es ganz genau. Damals, wie kommt der Richter dazu, dich am Abend anzurufen, noch zu reden? Wissen Sie, der Richter hat mir nur so angerufen, um mich zu fragen, Frau Streit, habe ich Angst vor ihm? Ja, so, jetzt sind da 7 Horrorjahre hinter dir. Du bist heute wieder mal zur Polizei gegangen. Du warst ja dann schon früher auch schon mal bei der Polizei. Ja. Wo ist er denn jetzt im Moment? Jetzt ist er bei seiner Mutter. Karin, jetzt sind so viele schlimme Sachen passiert. Du hast uns jetzt ein bisschen erzählt, das ist schon so grauenhaft, wo man schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Was ist denn jetzt dein weiterer Plan? Wie willst du dich verhalten? Bei der Polizei warst du, wie soll es weitergehen? Ich hab in der Polizei gesagt, er weiß es, dass ich mich von ihm trennen will. Ja, und dass ich auf der Suche bin nach einer anderen Wohnung. Und du willst dich wirklich von ihm trennen jetzt? Warum? Und er kriegt es mit, er hat es mitgekriegt, aber er sieht es nicht ein. Er sieht es nicht ein? Nee. Er sagt, kein anderer Mann kriegt dich und so. Was sagt er, kein anderer Mann? Kein anderer Mann kriegt dich. Kriegt dich noch? Also meint er damit, kein anderer Mann nimmt dich mehr? Oder wie? Ja, wenn ich mit dir fertig bin. Wie meint er das? Will er dich, wie meint er das? Ja, wie soll ich das sagen? Ich weiß, wie er ist, ich weiß, wie er Ticket tut und so. Hast du Sorge, dass er dir noch mehr antut? Ich weiß es nicht. Ich will ihn nicht beschuldigen oder ich will was Verkehrtes sagen. Aber ich weiß, wie zornig er ist und wie er reagieren tut. Also ich finde jetzt auch, da ist höchste Vorsicht geboten und da kann man alles schon mal in Betracht ziehen, was man sich da so ausdenken kann. Mensch, Karin. Auch wenn ich ins Geschäft gehe, also nach meiner Operation und alles, Gott sei Dank, ich kann jetzt wieder arbeiten gehen, ich habe eine gute Arbeit. Ich bin beim Oberfinanzdirektor. Und jetzt wieder eingestellt und alles, ja. Nein, aber ich gucke jetzt, ich, wenn ich laufe oder so, ich fühle mich dann unsicher. Du hast Angst, dass der dich beobachtet und dir irgendwo auflauert. Ja. Kann ich gut verstehen. Kari, jetzt aber erklär... ich weiß, dass er es nicht darf, aber ich kenne ihn, dass ihm das in dem Moment gerade mal scheißegal ist. Ich verstehe. Karin, warum hast du es 7 Jahre ausgehalten bei dem Kerl? Weil im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, dass er ganz schlecht ist. Nee, willst du nicht sagen? Aber ich hab's probiert, ich wollte ihm helfen in seiner Situation raus und alles. Aber ich hab gemerkt, dass ich das nicht schaffe, ich mach mich selber kaputt. Gut, und das ist jetzt für dich wirklich eine Erkenntnis, das weißt du jetzt. Ja. Und du bist hier hundertprozentig sicher und sagst, ich gehe auf keinen Fall wieder zu dem zurück. Sagst du? Nein. Sehr gut. Nein. Sehr gut. Karin, das musst du auch... Ich gehe, und wenn es ein schwerer Weg ist... Absolut, genau so musst du sehen. Ich weiß, dass das ein ganz schwerer Weg wird. Ein ganz schwerer Weg, aber es gibt genügend Leute und Institutionen, die dir auch jetzt dabei helfen können. Die 7 Jahre waren schon... Das weiß ich halt nicht, das weiß ich nicht. Doch, da helfen wir dir gleich ein bisschen unter die Arme und geben dir entsprechende Anlaufstellen. Ich weiß es nicht, weil ich kann nicht einmal mit meiner Familie reden. Ich sag denen das nicht einmal, dass er mich immer schlagen tut und fällt und alles. Karin, ich will dir nur Mut machen und will dir wirklich sagen, dass du eine gute und richtige Entscheidung jetzt endlich getroffen hast. Weil ich schäme mich. Ich schäme mich total. Warum schämst du dich? Ich schäme mich echt, weil die Polizei hat heute auch zu mir gesagt, Frau Streit, sie brauchen sich doch gar nicht schämen. Normal muss er sich schämen, was er ihnen antut. Genau, das ist richtig. Und warum schämst du dich? Ich denke dann halt, habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Karin, das Einzige, was du vielleicht falsch gemacht hast, ist, dass du zu lange, nicht vielleicht, das Einzige, was du falsch gemacht hast, ist, dass du zu lange bei dem warst. Aber dafür muss man sich auch nicht schämen, das ist nun mal passiert und das ist jetzt Schnee von gestern. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Jetzt hast du eine richtige Entscheidung getroffen. Du brauchst dich nicht schämen. Das Schwein muss sich schämen. Ich sag das mal so krass. Das, was du mir jetzt erzählt hast, das reicht mir schon aus für die Titulierung. Jetzt werden wir dich anrufen. Du wirst im Hintergrund wirst du jetzt versorgt mit Anlaufstellen, Telefonnummern und Adressen, wo du hingehen kannst und wo man dir auch unter die Arme greift und wo du auch ein bisschen Schutz bekommst. Ja? Also okay. Gratulation für den Schritt, den du heute gemacht hast. Der ist richtig. Mhm. Das finde ich sehr gut. Und das wirst du jetzt, alles Weitere wirst du jetzt auch schaffen. Bin ich fest von überzeugt. Ja? Liebe Karin, dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning, das ist mein Psychologe, der ruft dich jetzt gleich an. Und ich danke dir. Sehr gerne, sehr gerne. Und ich wünsche dir von Herzen viel Glück und alles Gute. Und ich dir auch. Danke. Und ein gutes neues Jahr wünsche ich dir auch. Liebe Karin, alles Gute. Tschüss. Danke. 0800 220 5050, 1 Uhr 41 haben wir und ich bin verbunden mit Michael, der ist 41. Hallo Michael. Ja, guten Morgen, lieber Domian. Hallo Michael. Grüße dich ganz herzlich. So. Ich habe da ein ganz dickes Problem. Folgendes. Vor circa 2-3 Wochen bin ich mit meinem Hund am Mannheimer Hauptbahnhof spazieren gegangen, wie üblich. Und da bin ich in Mannheim, am Bahnhof gibt es ja ganz wüstere Orte, wo man eigentlich als Frau nicht hingehen sollte. Auf einmal, mein Hund ist da ganz nervös geworden. Ich kenne den gar nicht so, ja. Und dann bin ich mal hin, auf einmal höre ich eine Frau um Hilfe rufen oder schreien. Da waren 3 Hilfe und wollten diese Dame vergewaltigen. Mhm. Und wie viel Uhr war das? Ach so, 2:30 nachts. Nachts, Ja, nachts. Und da ich ja Kampfsportart mache, mein Leben lang, seit ich klein bin, ja, und dann bin ich hingerannt und habe die erstmal 3-mal gewarnt. Ich habe gesagt, entweder ihr lässt jetzt die Finger weg oder ich rufe die Polizei. Beim zweiten Mann hat er erst reagiert, er hat gemeint, er müsste mir da ins Gesicht schlagen. Und dann habe ich ihm kurz sehr liebevoll ins Gesicht gelangt oder Klaue. Und dann sind die anderen 2 auf dem Schloss und dann habe ich ihm einen kurzen Schwinger gemacht. Da bin ich aber auch nicht ganz stolz drauf. Und dann waren sie halt alle 3 bewusstlos da gelegen. Da habe ich mich erstmal Polizei gerufen, RTW, Notarzt für die Frau. Ja, und jetzt bin ich von denen ihre Verwandten angezeigt worden, wegen schwerer Körperverletzung von den 3 Jungen. Und jetzt muss ich in den nächsten Tagen vor Gericht. Das ist unglaublich. Und da habe ich jetzt Angst davor. Tut man was, ist man genauso. Entschuldigung. Tut man nichts, ist man genauso dumm. Aber die Frau, die vergewaltigt werden sollte, oder? Die hat auch eine Anzeige gemacht gegen die. Die wird auch für mich anzeigen. Und wiederum, die ist doch eine... Die wird auch für mich aussagen. Genau, die ist eine ganz, ganz wichtige Zeugin für dich. Ja. Wie platt hast du die drei Angreifer denn gemacht? Sehr platt. Was heißt das? Das heißt, mehrere Frakturen. Mhm. Eine liegt mittlerweile im Koma, bin ich nicht ganz stolz drauf. Aber ich habe meinen Ausweis gezeigt, ich habe gesagt, ich kann Kampfsportart. Hast du denen vorher gesagt? Ja, dreimal muss man ja. Mhm. Er wollte nicht hören, hat gemeint, er müsste Tarzan spielen. Dann war ich halt ganz liebevoll zu ihm. Und das rumgeschrien habe halt, es gibt gewisse Körperstellen am Körper. Wenn man da drauf drückt, dann ist man kaputt. Gibt es, hättest du... Das lernt man da in dieser Schule, wo man... Okay, hättest du die beiden, die drei Täter nicht so schachmatt setzen können? Nee, die waren so, so fixiert auf die Frau, waren so, entschuldigen bitte, wenn ich das so sage, so notgeil, die haben kaum reagiert, denn die sind schon der Sabber gelaufen, glaub mir. Die waren schon bei der Vergewaltigung dabei? Die eine war schon, ich muss aufpassen, was ich sage, schon in ihr drin, ja. Mhm. Aber was ich fragen wollte ist, wenn du so ein Fachmann in Sachen Kampfsport ist, kann man dann Leute nicht so schachmatt setzen, dass die zwar schachmatt sind, aber nicht schwer verletzt? Ich habe reagieren müssen. Auf einmal waren die alle drei auf mich da. Natürlich. Mein Hund und dann die Frau war alles nervös und habe ich einfach dann... Ja, klar. Ich hätte vielleicht eher aufpassen müssen, ja. Ja, ich kann aber gut verstehen. Wenn man, das ist ja eine extreme Stresssituation. Wenn drei Typen auf einen losgehen, ja, und du hast die Frau da und dann wird man wahrscheinlich nicht ganz präzise zuschlagen können, wie man das vielleicht eigentlich tun sollte. Ja. Also ich finde erstmal gut, dass du der Frau geholfen hast. Ja, mache ich gerne. Ich finde es grandios, also Hut ab. Und dass es jetzt dann so eine Weiterentwicklung gibt, ist natürlich furchtbar. Die Verwandten von diesen drei Männern, wie alt sind die Jungs, Männer? Ja. Drei Jungs. Ich schätze mal über 30. Ja, die haben dich jetzt angezeigt wegen Körperverletzung. Oder die Verwandten, ja. Muss ich dir mal vorstellen. Wie geht denn das jetzt? Hast du jetzt auch einen guten Anwalt, der wiederum dir zur Seite steht? Ja, ich hab einen super Anwalt, ja. Aber den liebt jeder Richter. Denn wenn der Richter den Anwalt sieht, dann gewinnt man den Prozess automatisch. Aber man darf aus so einer Geschichte nicht lernen, dass man nicht helfen sollte. Sollte man nicht tun, ja, genau, so ist es. Weil ich bin auch nicht, Domian, ich bin auch nicht stolz drauf, dass ich die K.O. geschlagen habe. Ich bin jetzt so ein Typ, ja. Mhm, aber was hätte ich machen sollen? Die Frau war nervös, der Hund hat gesponnen. Und ich hätte eigentlich, ich hätte gezielt das schlagen müssen. Ich hätte mich vielleicht besser unter Kontrolle haben müssen. Aber ich weiß aber, keine Ahnung. Ja, aber es war wirklich eine Stresssituation. Es waren drei Männer gegen einen. Stell dir mal vor, ein Polizist, der wird jetzt von drei Männern mit dem Messer bedrängt ins Eck stellen. Dann zieht er die Waffe und schießt ins Bein oder wo die. Hatten, genauso blöd. Hatten die denn auch eine Waffe in der Hand? Ein Messer. Ein Messer, die hatten sogar Messer in der Hand. Ja, gut. Ganz so. Ja, gut. Diese große Messer da. Alle drei hatten ein Messer? Alle drei und die Polizei hat es auch festgestellt und ja, okay. Also auch dann bist du für mich reingewaschen. Also, absolut. Ich hoffe es. Ich will nämlich in die Zukunft. Absolut. So, ja, ich hoffe. Wenn du jetzt kein Kampfsportler gewesen wärst, wärst du tot oder schwer verletzt? Ich wäre tot oder schwer verletzt. Ja, so muss man sehen. Respekt, ja. Ich finde gut, dass du so gehandelt hast. Ich sehe. Ich hasse solche Typen. Ja, natürlich. Waren getrunken, weil sie haben große Mäule gehabt. Oh, du Arschloch. Ja, da haben die gar nicht mit gerechnet, wahrscheinlich, dass du so ein Tier bist. Nee. Ich bin kein Tier. Ich bin ein ganz normaler, sterblicher Mensch. Ja, aber wahrscheinlich sieht man dir das gar nicht an, was du kannst. Nein, das sieht man gar nicht. Ich bin ganz schmal. Mhm. Man sieht es gar nicht. Man sollte es mit mir nicht anlegen. Mhm. Die tiefen Wasser sind die schlimmsten. Wie kommt das, dass du so ein ausgebildeter Kampfsportler bist? Wie kommt das? Das ist eigentlich ein Geheimnis, aber ich hatte vor Jahren meine Freundin verloren, die ist tödlich verunglückt, weil die so einen Wichser mit 1,7 Promille angefahren hat. Mhm. Seitdem habe ich mir geschworen, ich mache das und mein Vater ist gestorben und so. Und es war ganz schlimm, wie der umgekommen ist, will ich auch nicht drüber reden jetzt. Seitdem habe ich gesagt, ich mach was dagegen. Wie ist dein Vater durch andere... Ich war früher immer der Loser. Ist dein Vater durch andere Menschen umgekommen? Ja. Ist der ermordet worden? Kann man so sagen, ja. Ah, und daher deine Motivation, ich lerne jetzt und will so etwas verhindern. Aber ich will das eigentlich nie anwenden, weißt du. Hast du es jetzt zum ersten Mal angewendet? Das allererste Mal, nach Jahren, ja. Bist du denn immer noch permanent im Training? Nein, ich habe aufgehört seit dem Zeitpunkt. Weil ich gesehen habe, dass ich gefährlich bin. Nee, ich meine, aber bis zu diesem Vorfall warst du im Training? Ja, natürlich, ja. Regelmäßig, jeden Tag, 3-4 Stunden. Warum hast du jetzt aufgehört? Weil du... Weil ich Angst vor mir bekomme, weil ich selber, ich bin nicht gefährlich, aber ich habe gemerkt, mit gewissen gezielten Griffen kann man jemanden töten. Und das möchte ich nicht. Das wusstest du vorher doch auch schon. Ja, aber dass es so schnell geht und so schnell klappt, das ist das allererste Mal, wo ich das angewendet habe. Ich bin selbst erschrocken über mich. Ja. Noch eine Frage zum Zustand der Männer. Einer ist im Koma, sagst du? Ein Mann? Und die anderen? Die anderen sind soweit wieder, erholen sich. Der eine ist, die haben ihn ins Koma gelegt, dass die Heilung besser fortschreitet. Was für eine Gehirntod ist er nicht. Und was für eine Verletzung hat er denn? Schwere Kopfverletzungen, mehrere Frakturen. Mein Gott. Ja, gut, aber. Ich meine, wenn man sich in deine Situation versetzt, jeder von uns hätte genauso gehandelt. Jeder. Aber stell dir mal vor, du bist nachts unterwegs, auf einmal kommen die Jungs mit Riesenmesser. Ja, was willst du denn da machen? Natürlich. Michael, jetzt hoffe ich, dass wir hoffen, dass diese Männer, trotz dessen, dass sie eine schwere Straftat begangen haben, hoffen wir, dass sie wieder gesund werden und dass sie verurteilt werden, natürlich. Auch, ja. Und ich hoffe, dass du aus diesem Prozess gut rauskommst. Kann ich mich dann nochmal bei dir melden, wenn du soweit bist? Sehr gerne. Wir sind sehr interessiert. Das ist ein spektakulärer Fall. Meld dich, am besten per Mail, dass wir dann schnell reagieren können. Ja, mach ich. Also, ich drücke die Daumen für den Prozess. Alles Gute. Alles Gute, Michael. Auf Wiederhören. Tschüss. Und hier ist Michaela. Michaela ist 39. Michaela, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Mein Thema ist, es geht um Depressionen und Selbstmord. Ja, und du bist betroffen. Ich bin selber depressionserkrankt. Wie lange schon? Seit ungefähr 2 Jahren. War jetzt auch in einem 8-wöchigen stationären Aufenthalt. Wie 80-tägigen? Bitte? Wie lange warst du im... 8 Wochen. 8 Wochen, okay. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass ich eigentlich mal sagen möchte, und zwar ein guter Freund von meinem Mann, der hat sich erschossen, das ist so knapp 10 Tage her, aufgrund von Depressionen. Und jetzt, wo alles so mit der Beerdigung und die Freunde und alle sind erschüttert und alle sind traurig und alle sagen, ach, wie sinnlos, dass man sich umbringt. Und hätte er nur was gesagt, wir hätten helfen können. Und für mich ist das eine große Lüge und eigentlich Betrug, weil man bekommt keine Hilfe. Das ist einfach gelogen. Aber du warst doch zum Beispiel in einer Klinik. War das keine Hilfe? Das war Hilfe für mich, ja. Aber letztendlich muss ich ja mit mir selber klarkommen und mit meinen Depressionen, die ja ausschlaggebend sind aus meinem Leben, was da schiefläuft. Und oft hatte ich nach Hilfe gefragt in meinem Umfeld, die dann ganz erschrocken sind oder man bekommt keine Hilfe oder man bekommt immer wieder große Steine in den Weg gelegt, die man nicht meistern kann. Und es muss sich erst jemand umbringen, damit alle drumherum wach werden. Und jetzt ist das so ein bisschen wie, als wenn man die Schuld so ein bisschen wegwischt. So, ja, das ist ja ganz sinnlos gewesen, dass er sich erschossen hat. Wir hätten ihm doch helfen können. Also was heißt das, was du sagst? Heißt das, dass die Leute schon helfen könnten, wenn sie es besser machen würden? Oder heißt das, dass die anderen wirklich nicht helfen können? Beides. In bestimmten Sachen, zum Beispiel bei mir, wenn es um sexuellen Missbrauch geht in der Kindheit, da kann einem wirklich keiner helfen. Und das muss man einfach mit Therapeuten an der Hand, muss ich damit lernen zu leben. Gut, aber entschuldige, Michaela, die Hilfe als Angehöriger besteht ja vielleicht schon darin, dass man einem schwer depressionserkrankten Menschen den Weg vielleicht ebnet, in eine Therapie zu gehen und ihm hilft dabei, zu einem Arzt zu gehen oder das zu organisieren. Diese Hilfe meine ich. Das kann man machen. Das ist bestimmt, das sehe ich auch so, der richtige Weg. Mhm. Aber es ist heute immer noch ein Tabuthema und die Schamgrenze ist sehr hoch und unser Freund, der hatte eine Arztpraxis. Mhm. Und wäre das da, hätte er sich da offenbart, ich bin krank oder ich gehe in eine psychiatrische Klinik, dann wären ihm die Patienten weggelaufen und dann, ja, da gehen wir ja nicht mehr hin, der tickt jetzt ja auch schon nicht richtig. Aber weißt du gerade, wenn du sagst, der war selbst sogar Arzt. Also er war nicht Arzt, er hatte eine Praxis. Und er war Heilpraktiker. Na gut, egal, aber er kam aus einem Heilberuf. Absolut. So, dann kommt da dir nicht auch manchmal der Gedanke, Mensch, der hätte es aber wissen müssen, dass man sich wirklich Hilfe holte und dass man dann auch, dass es einem dann auch egal sein soll, was die anderen Leute sagen. Ja, das sagt man so leicht. Es ist immer noch die Scham. Mhm. Die Scham. Und jetzt wird zwar in den Medien immer, dass viel Prominenz jetzt offen zugibt, ich bin depressionserkrankt. Mhm. Wahrscheinlich ist das da dann auch momentan so ein bisschen schick, wenn man das sagt. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es eine ganz, ganz große Scham. Und man wird auch schon deswegen diskriminiert. Also ich glaube schon, ich weiß, was du meinst. Es gab ja mal so eine Öffentlichkeitswelle nach dem Tod von Robert Enke, genau, dem Fußballer. Da war das plötzlich in aller Munde und alle fanden das ganz normal, wenn jemand depressiv ist. Und aber das ist ja schon wieder alles sehr in den Hintergrund getreten. Und ich glaube, das so auch verstehen zu können, wie du es meinst, dass das schon eine Krankheit ist. Also es ist leichter zu sagen, ich habe mir das Bein gebrochen, als zu sagen, ich leide unter der Depression. Ja, weil letztendlich auch keiner nachvollzieht. Selbst wenn man sagt, man hat alles oder man hat nichts. Oder wie an meinem Beispiel, wir haben oft, mein Mann und ich, um Hilfe gebeten an verschiedenen sozialen Stellen, wo wir gerade Probleme hatten. Mhm. Das interessiert die Menschen gar nicht. Und die gehen da lapidar drüber weg. Ich glaube, dass auch viele Leute denken, naja, die sollen sich mal nicht so anstellen, die sollen sich ein bisschen zusammenreißen und dann klappt es schon. Ja, genau. Ich bin auch mal in schlechter Stimmung, ne? So werden vielleicht viele denken. Ja. Genau, und wenn ich mich dann umbringen würde, dann würden sie wahrscheinlich alle da stehen und ach, so schlimm war das. Mhm. Ja, hätte sie es anders gesagt, hätten wir helfen können. Und das ist das, was mich am meisten momentan berührt an der ganzen Sache. Mhm. Dass er den Freitod gewählt hat, das ist für mich noch eine Akzeptanz, wo ich sagen kann, wenn seine Not so groß war. Aber mir geht's um die Menschen drumherum, die sich dann einfach auch selber belügen. Hattest du eine Ahnung davon, dass er diese Erkrankung hat? Nein. Nein. Aber er wusste, dass du die Erkrankung hast? Ja, wir haben da offen, und ich war bei ihm auch in Behandlung. Ach, du warst sogar in Behandlung bei ihm? Ja, teilweise, ja. Das ist ja dann absurd. Das ist auch total, weil er hat auch schon mal erzählt, ja, wenn man mit Frau und Kindern wohl mal Probleme hat oder dass einem die Arbeit stinkt oder so. Das waren ganz normale Alltagssorgen, die man sich besprochen hat, wie wir sie alle haben. Mhm. Aber er hat sich niemals geoutet, doch so depressiv gewesen. Woher weiß man denn im Nachhinein, dass er wirklich deshalb sich das Leben genommen hat? Weil er alles sehr gut vorbereitet hat, über lange Monate, mit allem sortiert über Versicherungen, und er hat Abschiedsbriefe hinterlassen. Okay, das ist ja noch kein Indiz dafür, dass man depressiv ist. Woher weiß man, dass er depressionserkrankt war? Er hat es so geschrieben. Er hat es geschrieben, achso. Was für ein Schock. Das ist ein großer Schock, ja. Das heißt, du kannst dir aufgrund deiner Krankheitsgeschichte, die du jetzt hinter dir hast, kannst dir auch so ein Gefühl, du erahnst das Gefühl, dass ein Mensch kurz davor ist, sich selbst das Leben zu nehmen. Richtig. Also ich weiß dieses Gefühl, ich selber hatte diese Gedanken auch. Mhm. Und es geht aber dann, was mich oder immer wieder in meine Depression drängt oder vielen Menschen, sind wir Menschen selber. Das ist unser Umfeld, was uns krank macht. Aber du hast ja jetzt, so hast du es gerade am Anfang ja geschildert, und das ist ja auch eine schöne und gute Nachricht, du hast ja den Schritt aus der Dunkelheit raus geschafft. Du hast es überwunden, kann man das sagen? Überwunden nicht, aber zumindest, dass ich jetzt lebensbejahend wiederleben kann. Das heißt, das ist ja auch eine hoffnungsvolle Botschaft. Das heißt, man kann in eine Therapie gehen. Es gibt Therapieformen, die einen wieder stabilisieren können. Absolut. Mhm. Zumindest stabilisieren für eine ganze Zeit, oder dass man lernt, mit seiner Depression zu leben oder mit solchen Schicksalsschlägen wie bei mir aus meiner Kindheit, dass ich damit lerne zu leben. Mhm. Wie bekommst du zurzeit noch Medikamente? Ja. Und das ist, glaube ich, auch in Ordnung so, dass man die dann noch eine ganze Weile nimmt oder vielleicht sogar immer nimmt dann. Richtig, richtig. Also da bin ich auch ein Befürworter für und das sehe ich auch so. Aber mein Appell ist es eigentlich hauptsächlich, dass die Menschen sich nicht einen in die Tasche lügen, sondern wirklich dann in die Offensive gehen und sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, du bist krank, oder dass man das ernst nimmt, dass man sich nicht schämen muss. Absolut. Und dass, wenn man Hilfe anbietet, ja, dass das auch ernst gemeint sein muss. Michaela, mit deinem Hintergrund jetzt, wenn du zurückdenkst an die Geschichte von Robert Enke, wo ja wirklich eine Massenbewegung kurzfristig zu verzeichnen war, wie hast du das empfunden alles? Ja, ich habe das, es ist eigentlich genau dasselbe, dann sind die Menschen alle erschüttert und es muss immer erst was passieren, dass alles wieder zum Nachdenken kommt und letztendlich kann ich mir aber das Gefühl, was er hat oder warum er das getan hat, genau nachvollziehen. Und ich denke, das können alle schwerst Depressionserkrankte. Das Problem ist für Michaela, dass ein Mensch, der nie unter Depressionen gelitten hat, der kann das auch nicht verstehen. Richtig. Der muss sich mit Mühe vielleicht versuchen, da so reinzudenken, aber wirklich verstehen kann er das auch nicht. Nein, das kann auch keiner. Mhm. Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass es dir einigermaßen gut geht, ne? So kann man sagen, ja, dass du stabil bist, so. Mhm. Und dass du jetzt einen Weg gefunden hast, auch wenn es mal wieder ein bisschen bergab geht, weißt du, was du unternehmen musst und sollst. Ja, genau. Und wie gesagt, ein Wort an alle Depressionserkrankte, Mut zur Offenheit und an alle Menschen. Ja, man muss sich nicht schämen dafür, weiß richtig. Gott nicht, wirklich nicht. Und dass sie denen auch wirklich mal genau hingucken und helfen. Michaela, ich danke dir sehr für deinen Anruf und für das, was du hier jetzt in der Öffentlichkeit gesagt hast. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Alles Gute. Gute Nacht. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Patricia Unger. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe pünktlich um 1 Uhr. Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de und gerne auch schon ab 0 Uhr anrufen. Das bleibt dabei, dass wir ab 0 Uhr erreichbar sind, kostenfrei. Für euch. So, jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und freue mich auf morgen. Da sehen wir uns dann pünktlich, wie gesagt, hier wieder. Bis dahin. Tschüss.